den Jahr, der Hammer baut auf Zion. Der Militär ist das Jahr, der Hammer baut auf Zion. Our bullets are here just as you are. The hammer falls.